Meinem Kopf ist eine neue Welt, dort konnte ich lustige Pflanzen, Fantasien und Ideen, ein Wechselspiel der besonderen Art, bunte Farben überall, ja ich verschwinde aus dem Alltag, schaue in den Himmel und dann schaue wieder auf mich, siehst du den Unterschied, also ehrlich gesagt, ich nicht, ich bin so wechselseitig und berechenbar wie jeder andere auch, schaue in meine Augen, siehst du Sturm und Ruhe, schau nach raus, du suchst den Sinn des Lebens, ach vergiss, es geht um Fortpflanzung, bitte. Also fick dich, nein, im Ernst, bitte fick dich, nein, wir wollen unsere Art erhalten, fressen, schlafen, ficken. Jetzt komm du mir noch mit Geist im Falten, die Menschen langsam viel zu schlau, durch zu viel wie die Mie. Zu viel Bild, Masse, Medien, Alkohol als Ecstasy. Ihr verschwendet sich eure Zeit mit zu viel Hysterie, sprange alles an, ja, das ist gesellschaftliche Blasphemie. In meiner Ecke ist es schön, lasst mich alle im Frieden, ich zieh mich zurück, ich bleibe mit geschlossenen Augen liegen. Da kann mir keiner was, da kommt mir keiner Gras, hier wird man nicht gemobbt, geschlagen oder sonst irgendwas. In meiner Ecke ist es schön, lasst mich alle im Frieden. Ich zieh mich zurück, bleibe mit geschlossenen Augen liegen. Da kann mir keiner was, da kommt mir keiner Gras. Hier wird man nicht gemobbt, geschlagen oder sonst irgendwas. Ein Kellerkind und kein Ausweg, ganz arg ist nicht zu gelangen. Was die Welt da draußen zu bieten hat, man, mir wird schon bange. Meine Beine zittern, wenn ich schon dran denke, rauszugehen. Ich bleib lieber in meinem Zimmer, ich bin glücklich allein. In meinem Kopf sehe ich ein Piratenschiff, es erlöst mich von dem Schmerz. Von dem Kopf zerbrechen, was ist gut und was verkehrt. Wir segeln um die Erde und keiner hält uns auf. Jeder, der uns sieht, nimmt Reis auf. Was wer auch tut, ich scheiß drauf. Wir haben keine Gesetze, kein Sinn, kein Verstand. Lyrische Anarchie, yep. Mein Kopf ist abgebrannt. Traditionen lassen Menschen leiden, wir verstehen nicht, dass sie trotzdem schweigen lassen. Das Leben begreifen, bis die Grauen seiner weichen. Nein, ich sitze im Keller, eingeschlossen, um Texte zu malen. Schreiben, rappen, aufnehmen, fressen und mich an meinen Liedern auf sich ein. Jedes Blatt voll geschrieben, mit meinen Gedanken beschmiert. Die verwirrt, wiedergebe Geistesblitze, die ich selber nicht kapiere. Meine Ecke ist es schön, lasst mich alle im Frieden. Ich zieh mich zurück, bleibe mit geschlossenen Augen liegen. Da kann mir keiner was, da kommt mir keiner Gras. Hier wird man nicht gemobbt, geschlagen oder sonst irgendwas. In meiner Ecke ist es schön, lasst mich alle im Frieden. Ich zieh mich zurück, bleibe mit geschlossenen Augen liegen. Da kann mir keiner was, da kommt mir keiner krass. Hier wird mal nicht gemobbt, geschlagen oder sonst irgendwas. Das Selbstbewusstsein liegt wegrubbelt im Staub. Soziale Kontakte verwehen leise wie Laub. Keiner hilft dem kleinen Jungen, niemand merkt sich mit ihm rum. Man lässt ihn allein in seinem Introversum. Seinem Introversum. Seinem Introversum.